Gedanke. Erhaltung. Etwas drängt uns. Mit all ihrer Macht bewirken die Dinge das Geschehen dieser Welt. Eine Welt, in der ein beschleunigter Fortgang der Dinge zwingend zu einer Verschlechterung des Ganzen führt, bedarf der Menschen, die sich zu enthalten wissen. Da haben wir innegehalten und einen einfachen Weg für uns gesucht. Mitunter haben wir auch leicht dagegen gehalten, wenn die Dinge sich gewandelt haben. Was von sich aus geschieht, bedarf unserer ganzen Aufmerksamkeit. Da haben wir eingesehen, dass wir nur falsch darauf reagieren können, wenn sich die Dinge verändern. Diese Welt übt einen Sog aus. Wer nicht unabhängig von dieser Welt bleiben würde, der verstrickt sich auch in ihre Eigenheiten. Dann wird er befangen sein. Das wird ihn behindern. Somit müssen seine Werke misslingen. Was sollte man sich also von einer solchen Aktivität an Gutem erhoffen? Wir haben sie sein lassen. Die Dinge brauchen Zeit, damit sie gut geraten. Darum nehmen wir an, was ist, wie es ist. Dadurch wird etwas wahr. Wir lassen alles so sein und bestätigen, was uns davon bekannt ist. Dieses Zugeständnis machen wir auch unseren Mitmenschen. Für eine Erhaltung des Ganzen hat es leider noch keine Garantie gegeben. Etwas müssen wir selbst dafür tun, damit es so bleibt, was gegeben und uns vertraut ist. So, wie wir es kennen, möchten wir es erhalten und keinen Verlust erleiden. Ohne unseren Wunsch nach erbaulichen Momenten in diesem Dasein würden sie nicht aufkommen. Also haben wir diese Idee bestärkt und gut gefunden, was von sich aus geschieht.